Drittes Kapitel. Die Erfahrungen der Pariser Kommune vom Jahre 1871. Die Analyse von Marx. Erstens. Worin bestand der Heroismus des Versuchs der Kommunarden? Es ist bekannt, dass Marx einige Monate vor der Kommune im Herbst 1870 die Pariser Arbeiter warnte und nachwies, dass der Versuch, die Regierung zu stürzen, eine verzweifelte Torheit wäre. Als aber im März 1871 den Arbeitern der Entscheidungskampf aufgezwungen wurde und sie ihn aufnahmen, als der Aufstand zur Tatsache geworden war, begrüßte Marx trotz der schlimmen Vorzeichen die proletarische Revolution mit der größten Begeisterung. Marx versteifte sich nicht auf eine pedantische Verurteilung der unzeitgemäßen Bewegung, wie das der zu trauriger Berühmtheit gelangte russische Renegat des Marxismus Plechanow tat, der im November 1905 so schrieb, dass er die Arbeiter und Bauern zum Kampf ermunterte, nach dem Dezember 1905 aber wie ein Liberaler zeterte, man hätte nicht zu den Waffen greifen sollen. Marx begnügte sich jedoch nicht damit, den Heroismus der, wie er sich ausdrückte, himmelstürmenden Kommunarden Begeisterung zu zollen. Er sah in der revolutionären Massenbewegung, obwohl sie ihr Ziel nicht erreichte, einen historischen Versuch von ungeheurer Tragweite, einen gewissen Schritt vorwärts in der proletarischen Weltrevolution, einen praktischen Schritt, der wichtiger ist als Hunderte von Programmen und Auseinandersetzungen. Diesen Versuch zu analysieren, aus ihm Lehren für die Taktik zu ziehen, aufgrund dieses Versuchs seine eigene Theorie zu überprüfen, das war die Aufgabe, die sich Marx stellte. Die einzige Korrektur, die Marx am Kommunistischen Manifest vorzunehmen für notwendig erachtete, machte er aufgrund der revolutionären Erfahrungen der Pariser Kommunarden. Die letzte Vorrede zur neuen deutschen Auflage des Kommunistischen Manifests, die von seinen beiden Verfassern unterzeichnet ist, datiert vom 24. Juni 1872. In dieser Vorrede erklären die Verfasser Karl Marx und Friedrich Engels, dass das Programm des Kommunistischen Manifests heute stellenweise veraltet sei. Namentlich, fahren sie fort, hat die Kommune den Beweis geliefert, dass die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann. Die in einfache Anführungszeichen gesetzten Worte dieses Zitats haben seine Verfasser der Marxischen Schrift »Der Bürgerkrieg in Frankreich« entnommen. Somit maßen Marx und Engels der einen Haupt- und Grundlehre der Pariser Kommune eine so ungeheure Bedeutung bei, dass sie sie als wesentliche Korrektur zum Kommunistischen Manifest hinzufügten. Es ist überaus bezeichnend, dass gerade diese wesentliche Korrektur von den Opportunisten entstellt worden ist und dass ihr eigentlicher Sinn sicherlich 9 von 10, wenn nicht gar 99 von 100 Lesern des Kommunistischen Manifests unbekannt ist. Ausführlicher sprechen wir von dieser Entstellung weiter unten in dem Kapitel, was sich speziell mit den Entstellungen befasst. Vorläufig mag der Hinweis genügen, dass die landläufige, vulgäre Auffassung des von uns zitierten berühmten Ausspruchs von Marx darin besteht, dass Marx hier angeblich die Idee der allmählichen Entwicklung im Gegensatz zur Ergreifung der Macht unterstreiche und dergleichen mehr. In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Der Marxsche Gedanke besteht gerade darin, dass die Arbeiterklasse die fertige Staatsmaschine zerschlagen, zerbrechen muss und sich nicht einfach auf ihre Besitzergreifung beschränken darf. Am 12. April 1871, das heißt gerade während der Kommune, schrieb Marx an Kugelmann, Zitat, »Wenn du das letzte Kapitel meines 18. Brumaire nachsiehst, wirst du finden, dass ich als nächsten Versuch der französischen Revolution ausspreche, nicht mehr wie bisher die bürokratisch-militärische Maschinerie aus einer Hand in die andere zu übertragen, sondern sie zu zerbrechen«, hervorgehoben von Marx. »Und dies ist die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution auf dem Kontinent. Dies ist auch der Versuch unserer heroischen Pariser Parteigenossen.« In diesen Worten, die bürokratisch-militärische Maschinerie zu zerbrechen, ist kurz ausgedrückt die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletariats in der Revolution gegenüber dem Staat enthalten. Und gerade diese Lehre ist nicht nur völlig vergessen, sondern durch die herrschende kautskianische Auslegung des Marxismus geradezu entstellt worden. Was den Hinweis von Marx auf den 18. Brumaire anbelangt, so haben wir die betreffende Stelle weiter oben vollständig zitiert. Es ist von Interesse, zwei Stellen aus der angeführten Betrachtung von Marx besonders hervorzuheben. Erstens beschränkt er seine Schlussfolgerungen auf den Kontinent. Das war 1871 verständlich, als England noch das Muster eines rein kapitalistischen Landes war, aber eines Landes ohne Militarismus und in hohem Grade ohne Bürokratie. Marx schloss daher England aus, wo eine Revolution und selbst eine Volksrevolution ohne die Vorbedingung der Zerstörung der fertigen Staatsmaschine damals möglich zu sein schien und möglich war. Jetzt, im Jahre 1917, in der Epoche des ersten großen imperialistischen Krieges, fällt diese Einschränkung von Marx fort. Sowohl England als auch Amerika, die im Sinne des Nichtvorhandenseins von Militarismus und Bürokratismus größten und letzten Vertreter angelsächsischer Freiheit in der ganzen Welt, sind vollständig in den allgemeinen europäischen, schmutzigen, blutigen Sumpf der bürokratisch-militärischen Institutionen hinabgesunken, die sich alles unterordnen, die alles erdrücken. Jetzt bildet sowohl für England als auch für Amerika das Zerbrechen, das Zerstören der fertigen Staatsmaschine, die dort in den Jahren 1914 bis 1917 die europäische allgemeine imperialistische Vollkommenheit erreicht hat, die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution. Zweitens verdient die außerordentlich tiefe Bemerkung von Marx besondere Beachtung, dass die Zerstörung der bürokratisch-militärischen Staatsmaschinerie die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution ist. Dieser Begriff der Volksrevolution mutet im Munde von Marx sonderbar an und die russischen Plechanow-Leute und die Menschewiki, diese Nachfolger Struves, die als Marxisten gelten möchten, könnten am Ende diesen Ausdruck von Marx als falschen Zungenschlag hinstellen. Sie haben den Marxismus zu einem so armselig liberalen Zerrbild herabgewürdigt, dass für sie außer der Gegenüberstellung von bürgerlicher und proletarischer Revolution nichts anderes existiert, und selbst diese Gegenüberstellung wird von ihnen unglaublich starr aufgefasst. Nimmt man als Beispiel die Revolution des 20. Jahrhunderts, so wird man natürlich sowohl die portugiesische als auch die türkische Revolution als bürgerliche auffassen müssen. Aber weder die eine noch die andere ist eine Volksrevolution, denn die Volksmasse, die ungeheure Mehrheit des Volkes, ist weder in der einen noch in der anderen Revolution aktiv, selbstständig, mit ihren eigenen wirtschaftlichen und politischen Forderungen sichtbar hervorgetreten. Dagegen war die russische bürgerliche Revolution von 1905 bis 1907, obgleich ihr so glänzende Erfolge versagt blieben, wie sie zeitweilig der portugiesischen und der türkischen Revolution beschieden waren, zweifellos eine wirkliche Volksrevolution, denn die Masse des Volkes, seine Mehrheit, die untersten Gesellschaftsschichten, zermürbt durch Unterjochung und Ausbeutung, erhoben sich selbstständig und drückten dem ganzen Verlauf der Revolution den Stempel ihrer Forderungen auf. Ihrer Versuche, auf eigene Art eine neue Gesellschaft anstelle der zu zerstörenden Alten aufzubauen. Auf dem europäischen Kontinent bildete 1871 das Proletariat in keinem Lande die Mehrheit des Volkes. Eine Volksrevolution, die tatsächlich die Mehrheit des Volkes in die Bewegung einbezieht, konnte nur dann eine solche sein, wenn sie sowohl das Proletariat als auch die Bauernschaft erfasste. Diese beiden Klassen bildeten damals eben das Volk. Beide Klassen sind dadurch vereint, dass die bürokratisch-militärische Staatsmaschinerie sie knechtet, bedrückt und ausbeutet. Diese Maschinerie zu zerschlagen, sie zu zerbrechen, das verlangt das wirkliche Interesse des Volkes, seiner Mehrheit, der Arbeiter und der Mehrzahl der Bauern. Das ist die Vorbedingung für ein freies Bündnis der armen Bauern mit den Proletariern. Ohne dieses Bündnis aber ist die Demokratie nicht von Dauer und die sozialistische Umgestaltung unmöglich. Zu einem solchen Bündnis bahnte sich bekanntlich dann auch die Pariser Kommune den Weg, die aus einer Anzahl innerer und äußerer Gründe ihr Ziel nicht erreichte. Folglich hat Marx, als er von einer wirklichen Volksrevolution sprach, ohne die Eigentümlichkeiten des Kleinbürgertums im geringsten zu vergessen, er sprach viel und oft davon, das tatsächliche Kräfteverhältnis der Klassen in den meisten Staaten des europäischen Kontinents im Jahre 1871 ganz genau berücksichtigt. Andererseits aber konstatierte er, dass das Zerschlagen der Staatsmaschinerie im Interesse sowohl der Arbeiter als auch der Bauern notwendig ist, sie einigt, sie vor die gemeinsame Aufgabe stellt, den Schmarotzer zu beseitigen und ihn durch etwas Neues zu ersetzen. Und zwar wodurch? Zweitens. Wodurch ist die zerschlagene Staatsmaschinerie zu ersetzen? Auf diese Frage gab Marx 1847 im Kommunistischen Manifest eine noch völlig abstrakte Antwort, richtiger, eine Antwort, die die Aufgaben, aber nicht die Methoden ihrer Lösung zeigte. Sie ist zu ersetzen durch die Organisation des Proletariats als herrschende Klasse, durch die Erkämpfung der Demokratie. Das war die Antwort des Kommunistischen Manifests. Ohne sich auf Utopien einzulassen, erwartete Marx von den Erfahrungen der Massenbewegung eine Antwort auf die Frage, welche konkreten Formen diese Organisation des Proletariats als herrschende Klasse annehmen wird, in welcher Weise sich diese Organisation vereinen lassen wird mit der möglichst vollständigen und folgerichtigen Erkämpfung der Demokratie. Die Erfahrungen der Kommune, so gering sie auch waren, unterzieht Marx in seinem Bürgerkrieg in Frankreich der genauesten Analyse. Wir führen hier die wichtigsten Stellen aus dieser Schrift an. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die aus dem Mittelalter stammende zentralisierte Staatsmacht mit ihren allgegenwärtigen Organen: stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand. Mit der Entwicklung des Klassengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassenherrschaft. Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt des Klassenkampfes bezeichnet, tritt der rein unterdrückende Charakter der Staatsmacht offener und offener hervor. Die Staatsmacht wird nach der Revolution von 1848 und 49 das nationale Kriegswerkzeug des Kapitals gegen die Arbeit. Das Zweite Kaiserreich festigte dieses. Der gerade Gegensatz des Kaisertums war die Kommune. Die Kommune war die bestimmte Form einer Republik, die nicht nur die monarchische Form der Klassenherrschaft beseitigen sollte, sondern die Klassenherrschaft selbst. Worin bestand nun diese bestimmte Form der proletarischen, sozialistischen Republik? Wie war der Staat beschaffen, den sie aufzubauen begonnen hatte? Das erste Dekret der Kommune war die Unterdrückung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch das bewaffnete Volk. Zitat Ende. Diese Forderung steht heute in den Programmen aller Parteien, die als sozialistische gelten wollen. Aber was ihre Programme wert sind, erkennt man am besten aus dem Verhalten unserer Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die gerade nach der Revolution vom 27. Februar auf die Verwirklichung dieser Forderung in der Praxis verzichtet haben. Marx: Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Polizei, bisher das Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigenschaften entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werkzeug der Kommune verwandelt. Ebenso die Beamten aller anderen Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an abwärts musste der öffentliche Dienst für Arbeiterlohn besorgt werden. Die erworbenen Anrechte und die Repräsentationsgelder der hohen Staatswürdenträger verschwanden mit diesen Würdenträgern selbst. Das stehende Heer und die Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung einmal beseitigt, ging die Kommune sofort darauf aus, das geistliche Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu brechen. Die richterlichen Beamten verloren jede scheinbare Unabhängigkeit. Sie sollten, fernerhin, gewählt, verantwortlich und absetzbar sein. Zitat Ende. Die zerschlagene Staatsmaschinerie wurde also von der Kommune scheinbar nur durch eine vollständigere Demokratie ersetzt. Beseitigung des stehenden Heeres, vollkommene Wählbarkeit und Absetzbarkeit aller Amtspersonen. In Wirklichkeit jedoch bedeutet dieses nur, dass im riesigen Ausmaß die einen Institutionen durch Institutionen prinzipiell anderer Art ersetzt wurden. Hier ist gerade einer der Fälle des Umschlagens von Quantität in Qualität wahrzunehmen. Die mit dieser denkbar größten Vollständigkeit und Folgerichtigkeit durchgeführte Demokratie verwandelt sich aus der bürgerlichen Demokratie in die proletarische, aus dem Staat, einer besonderen Gewalt zur Unterdrückung einer bestimmten Klasse, in etwas, was eigentlich kein Staat mehr ist. Es ist immer noch notwendig, die Bourgeoisie und ihren Widerstand niederzuhalten. Für die Kommune war das ganz besonders notwendig und eine der Ursachen ihrer Niederlage bestand darin, dass sie das nicht entschlossen genug getan hat. Aber das unterdrückende Organ ist hier schon die Mehrheit und nicht wie dies bisher immer, sei es unter der Sklaverei, der Leibeigenschaft oder der Lohnsklaverei der Fall war, die Minderheit der Bevölkerung. Wenn aber die Mehrheit des Volkes selbst ihre Bedrücker unterdrückt, so ist eine besondere Repressionsgewalt schon nicht mehr nötig. In diesem Sinne beginnt der Staat abzusterben. Anstelle besonderer Institutionen einer bevorzugten Minderheit, privilegiertes Beamtentum, Offizierskorps des stehenden Heeres, kann das die Mehrheit selbst unmittelbar besorgen. Und je größeren Anteil das gesamte Volk an der Ausübung der Funktionen der Staatsmacht hat, umso weniger bedarf es dieser Macht. Besonders bemerkenswert ist in dieser Beziehung eine von Marx hervorgehobene Maßnahme der Kommune. Die Beseitigung der Repräsentationsgelder jeder Art, aller finanziellen Privilegien der Beamten, die Reduzierung der Gehälter aller Amtspersonen im Staat auf das Niveau des Arbeiterlohnes. Hier gerade kommt am klarsten der Umschwung zum Ausdruck von der bürgerlichen Demokratie zur proletarischen, von der Unterdrückerdemokratie zur Demokratie der unterdrückten Klasse, vom Staat als besonderer Gewalt zur Niederhaltung einer bestimmten Klasse, zur Niederhaltung der Unterdrücker durch die allgemeine Gewalt der Mehrheit des Volkes, der Arbeiter und Bauern. Und gerade in diesem besonders anschaulichen und was den Staat betrifft wohl wichtigsten Punkt hat man die Marx'schen Lehren am gründlichsten vergessen. In den populären Kommentaren, deren Zahl Legion ist, wird davon nicht gesprochen. Es ist üblich, darüber zu schweigen, als handle es sich um eine überlebte Naivität. Ungefähr so, wie die Christen die Naivitäten des Urchristentums mit seinem demokratisch-revolutionären Geist vergaßen, nachdem das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war. Die Herabsetzung der Gehälter der höheren Staatsbeamten erscheint einfach als Forderung eines naiven, primitiven Demokratismus. Einer der Begründer des neuesten Opportunismus, der frühere Sozialdemokrat Eduard Bernstein, übte sich wiederholt im Nachplappern der trivialen bürgerlichen Spötteleien über den primitiven Demokratismus. Wie alle Opportunisten, wie auch die jetzigen Kautskianer, hat er absolut nicht begriffen, erstens, dass der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ohne eine gewisse Rückkehr zu primitivem Demokratismus unmöglich ist. Wie soll denn sonst der Übergang zur Ausübung der staatlichen Funktionen durch die Mehrheit der Bevölkerung, ja durch die ganze Bevölkerung ohne Ausnahme erfolgen? Und zweitens, dass primitiver Demokratismus auf der Basis des Kapitalismus und der kapitalistischen Kultur etwas anderes ist als der primitive Demokratismus der Urzeit oder der vorkapitalistischen Zeit. Die kapitalistische Kultur hat die Großproduktion, hat Fabriken, Eisenbahnen, Post, Telefon und anderes geschaffen. Und auf dieser Basis sind die meisten Funktionen der alten Staatsmacht so vereinfacht worden und können auf so einfache Operationen der Registrierung, Buchung und Kontrolle zurückgeführt werden, dass diese Funktionen alle Leute, die des Lesens und Schreibens kundig sind, ausüben können, so dass man sie für gewöhnlichen Arbeiterlohn wird leisten und ihnen jeden Schimmer eines Vorrechts, eines vorgesetzten Rechts wird nehmen können und müssen. Die uneingeschränkte Wählbarkeit und die jederzeitige Absetzbarkeit ausnahmslos aller Beamtenpersonen, die Reduzierung ihrer Gehälter auf den gewöhnlichen Arbeiterlohn, diese einfachen und selbstverständlichen demokratischen Maßnahmen, bei denen sich die Interessen der Arbeiter völlig mit denen der Mehrheit der Bauern decken, dienen gleichzeitig als Brücke, die vom Kapitalismus zum Sozialismus führt. Diese Maßnahmen betreffen die staatliche, rein politische Umgestaltung der Gesellschaft, aber sie bekommen vollen Sinn und Bedeutung selbstverständlich erst im Zusammenhang mit der in Verwirklichung oder Vorbereitung begriffenen Expropriation der Expropriateure. Das heißt, mit dem Übergang des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum. Die Kommune, schrieb Marx, machte das Stichwort aller Bourgeoisie-Revolution, wohlfeile Regierung, zur Wahrheit, indem sie die beiden größten Ausgabequellen, die Armee und das Beamtentum, aufhob. Zitat Ende. Aus der Bauernschaft wie auch aus den anderen Schichten des Kleinbürgertums gelangt nur eine geringfügige Minderheit nach oben. Bringt es zu etwas im bürgerlichen Sinne, das heißt, wird entweder zu wohlhabenden Leuten, zu Bourgeois, oder zu gut versorgten, privilegierten Beamten. Die gewaltige Mehrheit der Bauernschaft wird in jedem kapitalistischen Land, in dem es überhaupt Bauern gibt, was in den meisten kapitalistischen Ländern der Fall ist, von der Regierung unterdrückt und sehnt deren Sturz, sehnt eine wohlfeile Regierung herbei. Verwirklichen kann das nur das Proletariat, und indem es das verwirklicht, macht es zugleich einen Schritt zur sozialistischen Umgestaltung des Staates. Drittens, Aufhebung des Parlamentarismus. Die Kommune, schrieb Marx, sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Statt einmal in 3 oder 6 Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament fair und zertreten soll, sollte das allgemeine Stimmrecht dem in Kommunen konstituierten Volk dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem anderen Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem Geschäft auszusuchen. Zitat Ende. Diese bemerkenswerte Kritik am Parlamentarismus, die aus dem Jahre 1871 stammt, gehört jetzt infolge des herrschenden Sozialchauvinismus und Opportunismus ebenfalls zu den vergessenen Werten des Marxismus. Die Minister und Berufsparlamentarier, die Verräter am Proletariat und Geschäftssozialisten unserer Tage überließen die Kritik am Parlamentarismus gänzlich den Anarchisten und verschrien aus diesem erstaunlich klugen Grunde jede Kritik am Parlamentarismus als Anarchismus. Es ist durchaus nicht verwunderlich, dass das Proletariat der fortgeschrittenen parlamentarischen Länder angeekelt durch den Anblick solcher Sozialisten wie der Scheidemann David Leguin, Sembad, Renaudet, Henderson, Van der Velde, Storning, Branting, Bisolati und Co. seine Sympathien immer öfter dem Anarchosyndikalismus zuwandte, obwohl dieser der leibliche Bruder des Opportunismus ist. Doch für Marx war die revolutionäre Dialektik nie jenes leere Modewort, jene Kinderklapper, zu der sie Plechanow, Kautsky und andere gemacht haben. Marx verstand es, mit den Anarchisten rücksichtslos zu brechen, weil diese es nicht vermochten, auch nur den Saustall des bürgerlichen Parlamentarismus auszunutzen, besonders in Zeiten, da offensichtlich keine revolutionäre Situation vorhanden ist. Gleichzeitig verstand er aber auch, eine wahrhaft revolutionär-proletarische Kritik am Parlamentarismus zu üben. einmal in mehreren Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament niederhalten und zertreten soll. Das ist das wirkliche Wesen des bürgerlichen Parlamentarismus, nicht nur in den parlamentarisch-konstitutionellen Monarchien, sondern auch in den allerdemokratischsten Republiken. Wirft man aber die Frage des Staates auf, betrachtet man den Parlamentarismus als eine der Institutionen des Staates unter dem Gesichtspunkt der Aufgaben des Proletariats auf diesem Gebiet, wo ist dann der Ausweg aus dem Parlamentarismus? Wie soll man da ohne ihn auskommen? Wieder und immer wieder muss man sagen, die auf dem Studium der Kommune begründeten Marx'schen Lehren sind so gründlich vergessen worden, dass dem heutigen Sozialdemokraten, sprich dem heutigen Verräter am Sozialismus, eine andere Kritik am Parlamentarismus als eine anarchistische oder reaktionäre einfach unverständlich ist. Der Ausweg aus dem Parlamentarismus ist natürlich nicht in der Aufhebung der Vertretungskörperschaften und der Wählbarkeit zu suchen, sondern in der Umwandlung der Vertretungskörperschaften aus Schwatzbuden in arbeitende Körperschaften. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft. Das ist den modernen Parlamentariern und parlamentarischen Schoßhündchen der Sozialdemokratie direkt ins Stammbuch geschrieben. Man sehe sich ein beliebiges parlamentarisch regiertes Land an, von Amerika bis zur Schweiz, von Frankreich bis England, Norwegen und andere. Die eigentlichen Staatsgeschäfte werden hinter den Kulissen abgewickelt und von den Departements, Kanzleien und Stäben verrichtet. In den Parlamenten wird nur geschwatzt, speziell zu dem Zweck, das niedere Volk hinters Licht zu führen. Das ist so wahr, dass sich selbst in der Russischen Republik, in der bürgerlich-demokratischen Republik sofort, noch bevor sie Zeit fand, ein richtiges Parlament zu schaffen, alle diese Sünden des Parlamentarismus geltend machten. Solche Helden des modrigen Spießbürgertums wie die Skobelev und Tsereteli, Tschernow und Avksentiev haben es zu Wege gebracht, auch die Sowjets nach dem Vorbild des schäbigsten bürgerlichen Parlamentarismus zu versauen, sie in bloße Schwatzbuden zu verwandeln. In den Sowjets hauen die Herren sozialistischen Minister die vertrauensseligen Bäuerlein mit Phrasen und Resolutionen übers Ohr. In der Regierung wird ein ewiger Tanz aufgeführt, einerseits um der Reihe nach möglichst viele Sozialrevolutionäre und Menschewiki an die Krippe gut bezahlter und ehrenvoller Posten zu setzen und andererseits um die Aufmerksamkeit des Volkes zu beschäftigen. In den Kanzleien, in den Stäben wird inzwischen Staatsarbeit geleistet. Dielo Naroda, das Organ der an der Regierung beteiligten Partei der Sozialrevolutionäre, erklärte kürzlich in einem redaktionellen Leitartikel mit der unnachahmlichen Offenherzigkeit der Menschen aus der guten Gesellschaft, in der alle politische Prostitution treiben, dass selbst in den von, mit Verlaub zu sagen, Sozialisten geleiteten Ministerien, dass selbst hier der gesamte Beamtenapparat im Grunde der alte bleibt, auf diese alte Weise funktioniert und jedes revolutionäre Beginnen ganz frei sabotiert. Ja, selbst wenn dieses Eingeständnis nicht vorliege, ist denn der tatsächliche Verlauf der Beteiligung der Sozialrevolutionäre und Menschewiki an der Regierung nicht Beweis genug? Bezeichnend ist hier nur, dass die Herren Tschernow, Rusanow, Sensinow und sonstige Redakteure des Dialo Naroda, die sich in ministerieller Gemeinschaft mit den Kadetten befinden, dermaßen jede Scham verloren haben, dass sie sich nicht scheuen, als handle es sich um eine Bagatelle, öffentlich zu erzählen, ohne zu erröten, dass bei ihnen in den Ministerien alles beim Alten ist. Revolutionärdemokratische Phrasen zur Betörung der einfältigen Bauern und bürokratische Verschleppung aller Angelegenheiten zur Zufriedenstellung der Kapitalisten. Das ist das Wesen der ehrlichen Koalition. Den korrupten und verfaulten Parlamentarismus in bürgerlicher Gesellschaft ersetzt die Kommune durch Körperschaften, in denen die Freiheit des Urteils und der Beratung nicht in Betrug ausartet, denn die Parlamentarier müssen selbst arbeiten, selbst ihre Gesetze ausführen, selbst kontrollieren, was bei der Durchführung herauskommt, selbst unmittelbar vor ihren Wählern die Verantwortung tragen. Die Vertretungskörperschaften bleiben. Aber den Parlamentarismus als besonderes System, als Trennung der gesetzgebenden von der vollziehenden Tätigkeit, als Vorzugsstellung für Abgeordnete gibt es hier nicht. Ohne Vertretungskörperschaften können wir uns eine Demokratie nicht denken, auch die proletarische Demokratie nicht. Ohne Parlamentarismus können und müssen wir sie uns denken, soll die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft für uns nicht ein leeres Gerede sein, soll das Streben nach dem Sturz der Herrschaft der Bourgeoisie aufrichtig und ernst gemeint und nicht eine Wahlparole sein, um Arbeiterstimmen zu fangen, wie es bei den Menschewiki und Sozialrevolutionären, den Scheidemann und Legin, den Simbad und Wanderwelt der Fall ist. Es ist äußerst lehrreich, dass Marx da, wo er auf die Funktion jener Beamtenschaft zu sprechen kommt, die auch die Kommune und die proletarische Demokratie braucht, zum Vergleich die Angestellten eines jeden anderen Arbeitgebers heranzieht. Das heißt, ein gewöhnliches kapitalistisches Unternehmen mit Arbeitern, Aufsehern und Buchhaltern. Bei Marx findet man auch nicht die Spur von Utopismus in dem Sinne, dass er sich die neue Gesellschaft erdichtet, zusammenfantasiert. Nein, er studiert wie einen naturgeschichtlichen Prozess die Geburt der neuen Gesellschaft aus der alten, studiert die Übergangsform von der alten zur neuen. Er hält sich an die tatsächlichen Erfahrungen der proletarischen Massenbewegung und ist bemüht, aus ihr praktische Lehren zu ziehen. Er lernt von der Kommune, wie alle großen revolutionären Denker sich nicht gescheut haben, aus den Erfahrungen der großen Bewegungen der unterdrückten Klassen zu lernen, ohne jemals pedantische Moralpredigten an sie zu richten, in der Art von Plechanow, man hätte nicht zu den Waffen greifen sollen, oder Tsereteli. Eine Klasse muss sich Selbstbeschränkung auferlegen. Von einer Vernichtung des Beamtentums mit einem Schlag überall restlos kann keine Rede sein. Das wäre eine Utopie. Aber mit einem Schlag die alte Beamtenmaschinerie zerbrechen und sofort mit dem Aufbau einer neuen beginnen, die allmählich jegliches Beamtentum überflüssig macht und aufhebt, das ist keine Utopie. Das lehrt die Erfahrung der Kommune. Das ist die direkte, nächstliegende Aufgabe des revolutionären Proletariats. Der Kapitalismus vereinfacht die Funktionen der Staatsverwaltung. Er macht es möglich, das Vorgesetztenwesen zu beseitigen und das Ganze auf die Organisation der Proletarier als herrschende Klasse zu reduzieren, die im Namen der gesamten Gesellschaft Arbeiter, Aufseher und Buchhalter einstellen wird. Wir sind keine Utopisten. Wir träumen nicht davon, wie man unvermittelt, ohne jede Verwaltung, ohne jede Unterordnung auskommen könnte. Diese anarchistischen Träumereien, die auf einem Verkennen der Aufgaben der Diktatur des Proletariats beruhen, sind dem Marxismus wesensfremd. Sie dienen in Wirklichkeit nur dazu, die sozialistische Revolution auf die Zeit zu verschieben, da die Menschen anders geworden sein werden. Nein. Wir wollen die sozialistische Revolution mit den Menschen, wie sie gegenwärtig sind, den Menschen, die ohne Unterordnung, ohne Kontrolle, ohne Aufseher und Buchhalter nicht auskommen werden. Aber unterzuordnen hat man sich der bewaffneten Avantgarde aller Ausgebeuteten und Werktätigen, dem Proletariat. Die spezifische Vorgesetztenrolle der Staatsbeamten kann und muss man sofort von heute auf morgen durch die einfachen Funktionen von Aufsehern und Buchhaltern zu ersetzen beginnen. Funktionen, denen der heutige Städter bei seinem Entwicklungsniveau im Allgemeinen schon voll aufgewachsen ist und die für einen Arbeiterlohn durchaus ausführbar sind. Organisieren wir Arbeiter selber die Großproduktion davon ausgehend, was der Kapitalismus bereits geschaffen hat, auf unsere Arbeitererfahrung gestützt, mit Hilfe strengster, eiserner Disziplin, die von der Staatsgewalt der bewaffneten Arbeiter aufrechterhalten wird. Machen wir die Staatsbeamten zu einfachen Vollstreckern unserer Aufträge, zu verantwortlichen, absetzbaren, bescheiden bezahlten Aufsehern und Buchhaltern, dazu natürlich Techniker jeder Art, jeden Ranges und Grades, Das ist unsere proletarische Aufgabe. Damit kann und muss man bei der Durchführung der proletarischen Revolution beginnen. Ein solcher Anfang führt auf der Basis der Großproduktion von selbst zum allmählichen Absterben jedweden Beamtentums, zur allmählichen Schaffung einer Ordnung ohne Anführungszeichen, die mit Lohnsklaverei nichts zu tun hat. Einer Ordnung, bei der die sich immer mehr vereinfachenden Funktionen der Aufsicht und Rechenschaftslegung der Reihe nach von allen ausgeübt, später zur Gewohnheit werden und schließlich als Sonderfunktion einer besonderen Schicht von Menschen in Fortfall kommen. Ein geistreicher deutscher Sozialdemokrat der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts bezeichnete die Post als Muster sozialistischer Wirtschaft. Das ist durchaus richtig. Gegenwärtig ist die Post ein Betrieb, der nach dem Typ des staatskapitalistischen Monopols organisiert ist. Der Imperialismus verwandelt nach und nach alle Trusts in Organisationen ähnlicher Art. Über den einfachen Werktätigen, die Schuften und Darben, steht hier die gleiche bürgerliche Bürokratie. Doch der Mechanismus der gesellschaftlichen Wirtschaftsführung ist hier bereits fertig vorhanden. Man stürze die Kapitalisten, man breche mit der eisernen Faust der bewaffneten Arbeiter den Widerstand dieser Ausbeuter, man zerschlage die bürokratische Maschinerie des modernen Staates und wir haben einen von dem Schmarotzer befreiten, technisch hochentwickelten Mechanismus vor uns, den die vereinigten Arbeiter sehr wohl selbst in Gang bringen können, indem sie Techniker, Aufseher, Buchhalter anstellen und ihre aller Arbeit, wie die Arbeit aller Staatsbeamten überhaupt, mit dem Arbeiterlohn bezahlen. Das ist eine konkrete, praktische Aufgabe, die in Bezug auf alle Trusts sofort ausführbar ist, wobei die Werktätigen von der Ausbeutung befreit und die Erfahrungen verwertet werden, die bereits die Kommune, insbesondere auf dem Gebiet des Staatsaufbaus, praktisch zu machen begann. Unser nächstes Ziel ist, die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post zu organisieren. Und zwar so, dass die unter der Kontrolle und Leitung des bewaffneten Proletariats stehenden Techniker, Aufseher, Buchhalter sowie alle beamteten Personen ein den Arbeiterlohn nicht übersteigendes Gehalt beziehen. Das ist der Staat, das ist die ökonomische Grundlage des Staates, wie wir sie brauchen. Das wird uns die Beseitigung des Parlamentarismus und das Beibehalten der Vertretungskörperschaften bringen. Das wird die arbeitenden Klassen von der Prostituierung dieser Körperschaften durch die Bourgeoisie befreien. Viertens, Organisierung der Einheit der Nation. In einer kurzen Skizze der nationalen Organisation, die die Kommune nicht die Zeit hatte, weiter auszuarbeiten, hieß es ausdrücklich, dass die Kommune die politische Form selbst des kleinsten Dorfes sein sollte. Von den Kommunen sollte auch die Nationaldelegation in Paris gewählt werden. Die wenigen, aber wichtigen Funktionen, welche dann noch für eine Zentralregierung übrig blieben, sollten nicht, wie dies absichtlich gefälscht wurde, abgeschafft, sondern an kommunale, das heißt streng verantwortliche Beamte übertragen werden. Die Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegenteil organisiert werden durch die Kommunalverfassung. Sie sollte eine Wirklichkeit werden durch die Vernichtung jener Staatsmacht, welche sich für die Verkörperung dieser Einheit ausgab, aber unabhängig und überlegen sein wollte gegenüber der Nation, an deren Körper sie doch nur ein Schmarotzerauswuchs war. Während es galt, die bloß unterdrückenden Organe der alten Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre berechtigten Funktionen einer Gewalt, die über der Gesellschaft zu stehen beanspruchte, entrissen und den verantwortlichen Dienern der Gesellschaft zurückgegeben werden. Zitat Ende. In welchem Maße die Opportunisten der modernen Sozialdemokratie diese Ausführungen von Marx nicht verstanden haben, vielleicht richtiger nicht verstehen wollten, beweist am besten das herostratisch berühmte Buch des Renegaten Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Gerade in Bezug auf die zitierten Worte von Marx schrieb Bernstein, das sei ein Programm, das seinem politischen Gehalt nach in allen wesentlichen Zügen die größte Ähnlichkeit aufweist mit dem Föderalismus Proudhons. Bei allen sonstigen Verschiedenheiten zwischen Marx und dem Kleinbürger Proudhon, Bernstein setzt das Wort Kleinbürger in Anführungszeichen, die seiner Meinung nach Ironie ausdrücken sollen, ist in diesen Punkten der Gedankengang bei Ihnen so nah wie nur möglich. Natürlich, fährt Bernstein fort, wächst die Bedeutung der Munizipalitäten. Doch meint er, ob freilich eine solche Auflösung der modernen Staatswesen und die völlige Umwandlung ihrer Organisation, wie Marx und Proudhon sie schildern, die Bildung der Nationalversammlung aus Delegierten der Provinz bzw. Bezirksversammlungen, die ihrerseits aus Delegierten der Kommunen zusammenzusetzen wären, das erste Werk der Demokratie zu sein hätte, so dass also die bisherige Form der Nationalvertretungen wegfiele, erscheint mir zweifelhaft. Zitat Ende. Das ist geradezu ungeheuerlich. Marx' Ansichten über die Vernichtung der Staatsmacht des Schmarotzerauswuchses mit dem Föderalismus Proudhons in einen Topf zu werfen. Das ist aber kein Zufall, denn dem Opportunisten kommt es nicht einmal in den Sinn, dass Marx hier gar nicht vom Föderalismus im Gegensatz zum Zentralismus spricht, sondern von der Zerschlagung der alten, bürgerlichen, in allen bürgerlichen Ländern bestehenden Staatsmaschinerie. Dem Opportunisten kommt nur das in den Sinn, was er in dem Milieu kleinbürgerlichen Spießertums und reformistischer Stagnation um sich herum sieht, nämlich nur die Munizipalitäten. Der Opportunist hat verlernt, an die Revolution des Proletariats auch nur zu denken. Das ist zum Lachen. Bemerkenswert ist aber, dass über diesen Punkt mit Bernstein nicht gestritten wurde. Bernstein wurde von vielen widerlegt, in der russischen Literatur insbesondere von Plechanow und in der westeuropäischen von Kautsky, aber der eine wie der andere hat über diese Entstellung von Marx durch Bernstein kein Wort verloren. Der Opportunist hat so sehr verlernt, revolutionär zu denken und sich über die Revolution Gedanken zu machen, dass er Marx Föderalismus zuschreibt und ihn mit Proudhon, dem Begründer des Anarchismus, in einen Topf wirft. Und die Kautsky und Plechanow, die orthodoxe Marxisten sein möchten, die die Lehre des revolutionären Marxismus verteidigen wollen, schweigen dazu. Hier liegt eine der Wurzeln jener äußersten Vulgarisierung der Ansichten über den Unterschied zwischen Marxismus und Anarchismus, die sowohl den Kautskianern als auch den Opportunisten eigen ist und auf die wir noch zu sprechen kommen werden. In den angeführten Betrachtungen von Marx über die Erfahrungen der Kommune findet sich auch nicht die Spur von Föderalismus. Marx stimmt mit Proudhon gerade in dem überein, was der Opportunismus Bernsteins nicht sieht. Marx geht mit Proudhon gerade da auseinander, wo Bernstein ihre Übereinstimmung sieht. Marx stimmt mit Proudhon darin überein, dass sie beide für das Zerschlagen der modernen Staatsmaschinerie sind. Diese Übereinstimmung des Marxismus mit dem Anarchismus, sowohl mit dem Proudhons als auch mit dem Bakunins, wollen weder die Opportunisten noch die Kautskianer sehen, denn sie haben in diesem Punkt dem Marxismus den Rücken gekehrt. Marx geht sowohl mit Proudhon als auch mit Bakunin gerade in der Frage des Föderalismus auseinander. Von der Diktatur des Proletariats schon gar nicht zu reden. Aus den kleinbürgerlichen Anschauungen des Anarchismus ergibt sich prinzipiell der Föderalismus. Marx ist Zentralist und in seinen hier zitierten Darlegungen ist nicht die geringste Abweichung vom Zentralismus enthalten. Nur Leute, die vom kleinbürgerlichen Aberglauben an den Staat erfüllt sind, können die Vernichtung der bürgerlichen Staatsmaschinerie für eine Vernichtung des Zentralismus halten. Nun, wenn aber das Proletariat und die arme Bauernschaft die Staatsgewalt in ihre Hände nehmen, sich vollkommen frei in Kommunen organisieren und das Wirken aller Kommunen vereinigen, um das Kapital zu schlagen, den Widerstand der Kapitalisten zu brechen und das Privateigentum an den Eisenbahnen, Fabriken, an Grund und Boden und so weiter der gesamten Nation, der gesamten Gesellschaft zu übertragen, wird das etwa kein Zentralismus sein? Wird das nicht der konsequenteste demokratische Zentralismus sein und dazu noch ein proletarischer Zentralismus? Bernstein kann es einfach nicht in den Sinn kommen, dass ein freiwilliger Zentralismus, eine freiwillige Vereinigung der Kommunen zur Nation, eine freiwillige Verschmelzung der proletarischen Kommunen zum Zweck der Zerstörung der bürgerlichen Herrschaft und der bürgerlichen Staatsmaschine möglich ist. Bernstein, wie jedem Philister, erscheint der Zentralismus als etwas, das nur von oben, nur von der Beamtenschaft und dem Militärklüngel aufgezwungen und aufrechterhalten werden kann. Marx betonte ausdrücklich, als ob er die Möglichkeit einer Entstellung seiner Ansichten vorausgesehen hätte, dass die gegen die Kommune erhobene Anschuldigung, sie hätte die Einheit der Nation vernichten, die Zentralregierung abschaffen wollen, eine bewusste Fälschung ist. Marx gebraucht absichtlich den Ausdruck, die Einheit der Nation sollte organisiert werden, um den bewussten demokratischen proletarischen Zentralismus dem bürgerlichen, militärischen, bürokratischen entgegenzustellen. Aber schlimmer als jeder Taube ist, wer nicht hören will. Und die Opportunisten der heutigen Sozialdemokratie wollen eben von einer Vernichtung der Staatsmacht, von einem Abschneiden des Schmarotzerauswuchses nichts hören. 5. Vernichtung des Schmarotzers Staat. Wir haben bereits die entsprechenden Stellen aus Marx angeführt, wir müssen sie aber noch ergänzen. Es ist das gewöhnliche Schicksal neuer geschichtlicher Schöpfungen, schrieb Marx, für das Seitenstück älterer und selbst verlebter Formen des gesellschaftlichen Lebens versehen zu werden, denen sie einigermaßen ähnlich sehen. So ist diese neue Kommune, die die moderne Staatsmacht bricht, angesehen worden für eine Wiederbelebung der mittelalterlichen Kommunen, einen Bund kleiner Staaten wie Montesquieu und die Girondins ihn träumten, für eine übertriebene Form des alten Kampfes gegen Überzentralisation. Die Kommunalverfassung würde im Gegenteil dem gesellschaftlichen Körper alle die Kräfte zurückgegeben haben, die bisher der Schmarotzerauswuchs Staat, der von der Gesellschaft sich nährt und ihre freie Bewegung hemmt, aufgezehrt hat. Durch diese Tat allein würde sie die Wiedergeburt Frankreichs in Gang gesetzt haben. In Wirklichkeit aber hätte die Kommunalverfassung die ländlichen Produzenten unter die geistige Führung der Bezirkshauptstädte gebracht und ihnen dort in den städtischen Arbeitern die natürlichen Vertreter ihrer Interessen gesichert. Das bloße Bestehen der Kommune führte, als etwas Selbstverständliches, die lokale Selbstregierung mit sich. Aber nun nicht mehr als Gegengewicht gegen die jetzt überflüssig gemachte Staatsmacht. Zitat Ende. Vernichtung der Staatsmacht, die ein Schmarotzerauswuchs war? Ihre Abschneidung, ihre Zerstörung, die jetzt überflüssig gemachte Staatsmacht? Das sind die Ausdrücke, in denen Marx vom Staat sprach, als er die Erfahrungen der Kommune beurteilte und analysierte. Dies alles ist vor nahezu einem halben Jahrhundert geschrieben worden. Und heute muss man gewissermaßen Ausgrabungen machen, um dem Bewusstsein der breiten Massen den unverfälschten Marxismus nahezubringen. Die Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen der letzten von Marx erlebten großen Revolution vergaß man gerade dann, als die Zeit der folgenden großen Revolution des Proletariats kam. Zitat: Die Mannigfaltigkeit der Deutungen, denen die Kommune unterlag, und die Mannigfaltigkeit der Interessen, die sich in ihr ausgedrückt fanden, beweisen, dass sie eine durch und durch ausdehnungsfähige politische Form war, während alle früheren Regierungsformen wesentlich unterdrückend gewesen waren. Ihr wahres Geheimnis war dies: Sie war wesentlich eine Regierung der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfes der Hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Ohne diese letzte Bedingung war die Kommunalverfassung eine Unmöglichkeit und eine Täuschung. Zitat Ende. Die Utopisten befassten sich mit der Entdeckung politischer Formen, unter denen die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft vor sich gehen sollte. Die Anarchisten wollten von der Frage nach den politischen Formen überhaupt nichts wissen. Die Opportunisten der heutigen Sozialdemokratie betrachteten die bürgerlichen politischen Formen des parlamentarischen demokratischen Staates als die unüberschreitbare Grenze. Sie schlugen sich beim Anbeten dieses Vorbilds die Stirnen wund und erklärten jedes Bestreben, diese Form zu brechen, als Anarchismus. Marx hat aus der ganzen Geschichte des Sozialismus und des politischen Kampfes gefolgert, dass der Staat verschwinden muss, dass die Übergangsform seines Verschwindens, der Übergang vom Staat zum Nichtstaat, das als herrschende Klasse organisierte Proletariat sein wird. Marx unternahm es aber nicht, die politischen Formen dieser Zukunft zu entdecken. Er beschränkte sich auf eine genaue Beobachtung der französischen Geschichte, analysierte sie und zog die Schlussfolgerung, die sich aus dem Jahr 1851 ergab. Die Zertrümmerung der bürgerlichen Staatsmaschinerie wird auf die Tagesordnung gesetzt. Und als die revolutionäre Massenbewegung des Proletariats ausgebrochen war, begann Marx trotz des Misserfolgs dieser Bewegung, trotz ihrer kurzen Dauer und augenfälligen Schwäche zu forschen, welche Formen sie entdeckt hat. Die Kommune ist die von der proletarischen Revolution endlich entdeckte Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen kann. Die Kommune ist der erste Versuch der proletarischen Revolution, die bürgerliche Staatsmaschinerie zu zerschlagen, ist die endlich entdeckte politische Form, durch die man das Zerschlagene ersetzen kann und muss. Wir werden in der weiteren Darlegung sehen, dass die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 in einer anderen Situation unter anderen Umständen das Werk der Kommune fortsetzen und die geniale historische Analyse von Marx bestätigen.